Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Nachdem es 2 Wochen lang jetzt keine Folge von mir gab, ich brauche schließlich auch mal Urlaub, kommt jetzt Folge Nummer 16 und die Originalfolge heißt Bezeichnungen. Und ich habe schon beim Blick auf die Shownotes gesehen, dass es ziemlich viele Links gibt. Also ich stelle euch die Shownotes auch nochmal in meine jetzigen Shownotes, also die originalen Shownotes in die neuen Shownotes. Und bin gespannt, was wir da zu sagen haben. Mir ist aufgefallen, dass die Folge ziemlich lange geht. Wobei ich im Kopf habe, dass es eigentlich nur so eine Zwischenfolge sein sollte, weil wir ja viele Sachen schon definiert haben, aber vielleicht wiederholen wir uns ja auch. Hören wir mal rein. Zu ganz vielen Begriffen hat man ja direkt Assoziationen und die sind entweder positiv oder negativ und deswegen wirkt das manchmal auch so komisch für uns, Menschen so zu benennen, zum Beispiel als Affäre, weil das ja irgendwie ein total negativ konnotierter Begriff ist. Dabei fällt mir gerade ein, dass ich erstaunlich oft gegenüber Leuten, die mit Polyamorie oder dem ganzen Kontext nichts am Hut haben, von Affären spreche von mir. Und ich habe nie nachgefragt, wie der Begriff bei denen konnotiert ist oder ob sich es aus dem Kontext ergibt, was für eine Art von Beziehung ich damit meine. Nämlich normalerweise jemanden, mit dem man keine Partnerschaft eingeht, trotzdem Sex hat, aber es weniger platonisch ist als in einer Freundschaft. Weil sonst wäre es ja eine Freundschaft plus. Aber ich glaube, wenn ich das nächste Mal den Begriff auf der Zunge habe, gegenüber jemandem, der diesen Begriff noch nicht kennt oder den in meinem Kontext noch nicht kennt, frage ich mal, was die Person sich darunter vorstellt. Und vielleicht teile ich euch das dann auch mit. Und ich habe vor ein paar Tagen irgendwo mal ein Zitat gelesen oder in irgendeinem Artikel, dass jemand die Ehe total abgefeiert hat als etwas, das einen zusammenhält, selbst wenn man es nicht mehr möchte und zwar so lange, bis man es wieder möchte. Super. Da dachte ich so, ja. Das klingt nach einem Ziel, was ich nicht erreichen möchte. Das ist interessant in vielerlei Hinsicht. Also erstmal glaube ich, dass ich das schon mal erwähnt habe, dass je länger man zusammen ist und je intensiver die Beziehung ist, man ja auch durch tendenziell längere und extremere schlechte Phasen durchgehen kann und das durchstehen kann. Also das wäre dieses, ich möchte das gerade nicht, aber ich arbeite trotzdem dran. Also in der Hinsicht ist es schon gut. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich trotzdem eine Verstaatlichung, also ein Druck von außen und nichts, was ich selbst entscheiden kann. Also ich gehe mal davon aus, die Menschen sind mündig genug, selbst zu wissen, wann man etwas aufgibt oder wann man etwas weiter versuchen sollte. Dazu werde ich übrigens auch noch ein Video machen, fällt mir gerade ein, zu genau diesem Punkt. Es wird vermutlich sogar das nächste Video sein, das rauskommt. Und ja, die Kritik an der Ehe hört dabei ja nicht auf. Also ich glaube, man kann durchaus auch committed sein und selbst wenn man das Gefühl hat, man möchte gerade in diesem Moment nicht mit der anderen Person zusammen sein, es trotzdem noch weiter zu versuchen, weil es ja vielleicht besser werden kann. Und gesunden Menschenverstand einzusetzen, um einschätzen zu können, wie lange ich das versuche, bevor ich sage, okay, das wird einfach nichts mehr. Dafür brauche ich keine Ehe. Das geht auch in einer Partnerschaft. Denn wenn es mal so weit ist, dass ich gesagt habe, ich habe das jetzt lang genug versucht und es wird einfach nichts mehr, dann ist eine Scheidung einfach echt aufwendig und teuer. Und vielleicht kann das auch dazu führen, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt in einer anderen Episode, wenn man zu lange wartet mit der Trennung. Also wenn es nicht mehr läuft und man es versucht und dann ist man eigentlich schon über den Punkt drüber, wo man weiß, es klappt nicht mehr, aber man versucht es trotzdem noch weiter, dann kann das die Beziehung, auch die Beziehung, die vielleicht nach einer Trennung stattfindet, nachhaltig zerstören. Das war bei Jeannie und mir glaube ich auch so. Und das macht dann eine Scheidung, sofern man verheiratet ist, dann nochmal viel schwieriger. Genau, und wenn man das Ganze mal aus der Sicht der sogenannten Affäre sieht, ist es ja ein ganz schönes Abhängigkeitsverhältnis auch. Also du weißt, dass da jemand ist, bei dem du nicht mitreden kannst. Also das ist nichts, also erstmal ist es nichts Offenes und zweitens mal ist es was stark Hierarchisches. Das stimmt, wenn wir über die Affäre im Kontext einer monogamen Partnerschaft reden. Also, dass ich selbst quasi nie so sein darf, wie ich bin und auch gegenüber der Partnerin oder dem Partner meines ja, Beziehungsmenschen meine Affäre nicht erwähnt werde, weil ich die heimliche Affäre bin, das ist natürlich ein krasses Abhängigkeitsverhältnis. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die das bevorzugen. Also ich glaube, es gibt weniger Menschen in heimlichen Affären, die das bevorzugen, aber es gibt durchaus Menschen, und von denen habe ich auch schon gehört und zu denen gehörte ich auch teilweise selbst dazu, der gesagt hat, okay, ich bevorzuge jetzt gerade die Affäre zu sein, statt die Partnerschaft zu sein, weil dann kann ich mich selbst schneller wieder rausziehen. Ich bin nicht so sehr emotional involviert. Also ich habe diese, ich war nicht abhängig. Ganz im Gegenteil, dass ich eben so unabhängig war, hat mir so gefallen. Und diese Hierarchisierung hat mir total zugesagt zu dem Zeitpunkt. Und deswegen glaube ich, ist es sehr verallgemeinernd, das so negativ zu sehen. Ich frage mich manchmal, also es gibt ja Menschen, die sagen, sie haben kein Problem damit, die Affäre zu sein, weil sie gerne was Lockeres, Unverbindliches haben wollen. Und dann frage ich mich manchmal, ob das wirklich so spurlos an denen vorbeigeht. Weil wenn man in Interaktion tritt mit anderen Menschen und vielleicht nicht nur Sex hat, obwohl das ja bei einer Affäre ja eigentlich auch schon sehr festgelegt hat, dass man sich in Affären nicht verliebt, sondern es geht ja meistens nur um Sex, da frage ich mich, ob man damit wirklich so zufrieden sein kann. Spannend, genau das Thema hat Jeannie jetzt auch angesprochen. Und ja, ich bin der lebende Beweis dafür, dass man damit zufrieden sein kann. Denn es gab Phasen meines Lebens, da habe ich genau das gesucht, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und ich habe mich auch teilweise in Affären verliebt und wusste, dass ich trotzdem keine Beziehung haben möchte mit denen. Also vielleicht ist es bei mir ein Sonderfall oder vielleicht kennt ihr das auch. Ich weiß nicht, schreibt mir das mal in die Kommentare. Nämlich, ist Verliebtsein das Gleiche wie eine Partnerschaft mit dieser Person, in die man verliebt ist, zu wollen? Bei mir ist es nämlich nicht der Fall. Mich würde interessieren, wie es bei euch ist. Deswegen kann ich mich auch in Affären verlieben und eine total schöne Zeit genießen und trotzdem es akzeptieren, dass die Person mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen ist. Und als du gerade gesagt hast, dass es Menschen gibt, die gerne die Affäre sind, weil sie da leicht rauskommen oder weil es da was Lockeres ist, wie leicht man irgendwo rauskommt oder wie locker das Ganze ist, bestimmt man ja immer selber. Man ist ja nicht fremdbestimmt. Du kannst ja auch mit jemandem eine Partnerschaft eingehen und sagen, so, pass auf, hier ist meine Grenze, das und das möchte ich und das möchte ich nicht. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht mehr, kann ich immer raus. Okay, ich merke schon, ich muss hier sehr viel kommentieren. Vielleicht wird die Folge etwas länger als geplant oder vielleicht sogar länger als die Originalfolge, ich weiß nicht. Nein, so einfach ist es nicht. Ich kann nicht einfach immer raus aus einer Partnerschaft. Also natürlich kann ich immer raus aus einer Partnerschaft und kann jederzeit Schluss machen, klar. Aber wie ich eine Partnerschaft gestalte und wie eng sie ist, das hängt nicht nur von mir ab, sondern auch von der anderen Person. Denn die andere Person kann auch Grenzen haben, kann sagen, okay, ich möchte diese Art von Commitment oder gar keine. Also das ist natürlich jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber in einer Partnerschaft muss man sich immer auf etwas einigen. Und die Art von Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte sehr unabhängig von dir sein und mich nur einmal in der Woche melden, dann würden die meisten Leute sagen, boah, nee, das ist aber für mich dann keine Partnerschaft. Kann ich mit dir keine Partnerschaft eingehen? In einer Affäre ist das möglich. Also der Vergleich, den ich da ziehe, der hinkt gewaltig. Und ich finde auch, dass das sehr egoistisch ist, zu sagen, okay, ich kann ja immer raus. Mein Partner oder meine Partnerin muss mich ja nicht interessieren. Und realitätsfremd, also so ein bisschen naiv ist das auch. Und dann Grenzen und Regeln, also Grenzen zu kommunizieren und zu sagen, okay, das sind genau meine Vorstellungen von Beziehungen, weil für die meisten Menschen existiert nur eine Vorstellung von Beziehung in ihren Köpfen. Ja, der Horizont ist ziemlich klein da. Ja. Boah, sind wir da arrogant, Alter. Das ist gerade schwer auszuhalten für mich, zu sagen, andere Menschen machen sich irgendwie gar keine Gedanken und haben nur eine Art von Vorstellung von Beziehung. So, das ist totaler Quatsch, ey. Also was glauben wir denn, dass andere Leute sich überhaupt keine Gedanken machen und mit Scheuklappen durch ihr Leben gehen? Das stimmt nicht. Vielleicht stimmt das für manche, weiß ich nicht, aber doch nicht für alle. Also so ein Quatsch. Es gibt noch mehr Menschen als Flo und Jeannie, die sich da Gedanken darüber gemacht haben. Und das ist unabhängig davon, ob jemand monogam lebt oder nicht monogam. Genau, also hierarchische Polyamorie bedeutet, dass man einen Primärpartner hat oder eine Primärpartnerin und alle anderen sind Sekundärpartner oder, keine Ahnung, kommen halt in der Reihenfolge immer danach auf jeden Fall. Genau, Tertiärpartner, genau. Also quasi und eine Haupt, Beziehung. Und der Wert der Beziehung nimmt ab mit der Zahl, die einem gegeben wird. Ja, genau. Nicht mal unbedingt. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ich habe eine Nestbeziehung oder eine Ankerbeziehung und alle anderen sind gleichwertig, aber da unterhalb der Ankerbeziehung oder Nestbeziehung angesiedelt. Das ist ja totaler Quatsch. Also warum sollte denn der Wert der Beziehung abnehmen? Wer sagt denn sowas? Also warum ist denn diese Hierarchie auf den Wert der Beziehung bezogen und nicht zum Beispiel auf die Zeit, die man sich sieht oder wie weit man auseinander wohnt oder auf irgendwas anderes? Also man kann doch auch nicht unbedingt den Wert von Freundschaften mit dem Wert von Beziehungen vergleichen. Und wenn ich jetzt in einer offenen Beziehung bin und eine Beziehung zu meinen oder eine Partnerschaft habe und daneben eine Freundschaft, mit der ich öfter mal vögel, dann kann ich die beiden doch auch nicht wertmäßig vergleichen. Ich kann doch nicht sagen, meine Partnerschaft ist mehr wert als meine Freundschaft. Das hört sich irgendwie doch falsch an, oder? Vor allem hat der Primärpartner meistens in den Fällen, wo es um hierarchische Polyamorie geht, auch ein Vetorecht. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich glaube, genau. Es gibt wenig hierarchische Polyamorie, in der es die ohne Regeln auskommt und die ohne Veto auskommt, in allerletzter Konsequenz. Auch das ist totaler Blödsinn. Also wie können wir denn hier versuchen, die Vielfalt von allen Beziehungen abzubilden, indem wir solche Verallgemeinerungen treffen? Das stimmt doch gar nicht. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt Bullshit, weil ich hatte auch schon eine hierarchische Beziehung, in der es kein Vetorecht gab. Das hat nicht immer gut funktioniert, natürlich, aber welche Beziehung funktioniert schon immer gut? Und wie ich auch schon in einer früheren Episode mal gesagt habe, Regeln, Grenzen, die Partnerschaft an sich oder die beiden PartnerInnen oder mehreren PartnerInnen, alles verändert sich über die Zeit. Es muss keine starren Regeln geben, es muss keine starren Grenzen geben. Es kann sein, dass es für eine Zeit lang mal bestimmte Regeln und Grenzen gibt und dann wieder nicht und dann einigt man sich auf was anderes. Das heißt aber noch lange nicht, dass es in einer hierarchischen Beziehung ein Vetorecht gibt. Ja, mich würde mal interessieren, ob das bei euch, wenn ihr in einer hierarchischen polyamoren Beziehung seid, ob es bei euch ein Vetorecht gibt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und spätestens dann, wenn der Primärpartner oder die Primärpartnerin sagt, wenn du das machst, dann trenne ich mich, dann wird die Person, die mit diesem Primärpartner zusammen ist, sagen, okay, dann mache ich das nicht. Das ist das Gleiche wie ein Veto. Genau, ja. Ja. Halt, stopp, nein, nein, nein, nein, nein, so ist das doch nicht. Das ist doch nicht binär. Ich kann doch nicht nur sagen, okay, entweder du machst das, dann trenne ich mich, oder du lässt das und dann trenne ich mich nicht und es geht einfach weiter. Das ist doch Blödsinn. Im Übrigen widersprechen wir uns da auch selber, weil wir haben in einer vorherigen Folge ganz viel über Konsens gesprochen und das ist das Gegenteil von Konsens gerade. Das ist nämlich dieser Absolutismus. Normalerweise, wenn ich in einer hierarchischen polyamoren Beziehung bin und sage, okay, ich würde gerne diese andere Person daten und meine Freundin oder mein Partner oder meine Partnerin sagt, dann fühle ich mich nicht so gut mit. Also erstmal wird sie wahrscheinlich das sagen und nicht sowas wie, wenn du das machst, dann trenne ich mich. Dann kann man darüber reden. So, wie kriegt man das hin? Datet man dann vielleicht gleichzeitig, lädt man die andere Person zu sich nach Hause ein, sodass sich die mal kennenlernen, verschiebt man das vielleicht um eine Woche, trifft man sie erstmal um Kaffee. Das sind Dinge, die man ausmachen kann. Es gibt kein, wenn du das machst, dann trenne ich mich. Also vielleicht gibt's das, aber es ist keine Beziehung, in der ich sein wollen würde. Ich glaube, man fürchtet sich davor, das auszusprechen. Das auszusprechen, nämlich ich liebe dich am meisten und dich ein bisschen weniger und dich noch ein bisschen weniger. Mhm. Weil das kann ganz schön verletzend sein und man müsste sich dann selbst vor sich rechtfertigen, warum das so ist und ob das so ist. Auch das sind wieder Annahmen, dass diese Wertigkeit auch auf einer unterschiedlichen Stärke von Liebe, was auch immer das sein soll, beruht. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen, die mehrere Personen lieben, würden sagen, hier ist meine Liebe am stärksten, hier am zweitstärksten, hier am drittstärksten. Also, ich weiß nicht, vielleicht schreibt ihr mir das auch mal in die Kommentare, wenn das bei euch so ist, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ja nicht mal bei Freundschaften so. Und ein Argument, das vielfach für Polyamorie genutzt wird, ist ja, dass man auch unterschiedliche, seine eigenen Kinder unterschiedlich liebt, aber nicht die eine Person stärker und das Kind eins stärker und Kind zwei am zweitstärksten. Das ist ja Quatsch. Und Das ist nicht nur bei egalitärer Polyamorie vielleicht so, sondern es ist vielleicht auch bei hierarchischer Polyamorie so. Also nur weil ich aus praktischen Gründen da eine Hierarchie erstelle und vielleicht, ob die jetzt deskriptiv ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber vielleicht zu unterschiedlichen Menschen ein unterschiedliches Verhältnis habe, heißt das doch nicht, dass ich die Empfindungen gegenüber diesen Menschen in irgendeine Art von Hierarchie stelle. Also da machen wir einen Schluss, diese Conclusion ist irgendwie nicht richtig. Mir ist gerade noch zu der Situation eingefallen, die du beschrieben hast, nämlich, dass meine Ex-Partnerin wollte, dass ich ihr sage, dass sie der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Ich habe das getan mit dem Zusatz im Moment. Mhm. Und ich habe ihr das auch erklärt, warum ich das mache, weil sich das ja natürlich ständig ändern kann. Also gerade irgendwie, als das gesagt habe, ich sehr große Gefühle für sie gehabt, war sehr fürsorglich. Und ich habe auch gesagt, das kann sich ständig ändern, wie sich das immer noch ständig ändert. Mhm. Vielleicht kommen wir da in der Folge für immer drauf. Allerdings war ihre Reaktion dann, dass es für sie ziemlich wertlos war. Krass, wie sich das verändern kann über die Zeit, also meine Wahrnehmung der ganzen Situation. Jetzt gerade, als ich das gehört habe, wenn ich in der Haut meiner Ex-Freundin stecken würde und jemand sagt mir, du bist die wichtigste Person für mich im Moment, hätte ich dieser Person wahrscheinlich eine geknallt. Denn ich glaube, es tut wirklich weh. Ich glaube, dann würde ich es lieber gar nicht hören. Allerdings wäre es wahrscheinlich auch gar nicht zu der Situation gekommen, weil ich finde, ich würde niemanden bitten, mir zu sagen, dass ich die wichtigste Person bin. Also entweder ich spüre es oder ich spüre es halt nicht. Und ich glaube, es ist auch okay, wenn ich sage, ich bin eine der wichtigsten Personen. Warum gibt es da immer diese Unterscheidungen? Dieses Wichtigste und Zweitwichtigste und Drittwichtigste, ich glaube, das gibt's nicht. Also bei mir zumindest nicht. Und das war auch der Grund, warum ich das damals vielleicht so komisch gehandhabt habe, weil ich halt sagen wollen würde, vielleicht wäre das auch sinnvoller gewesen, eine der wichtigsten Personen und nicht die Wichtigste jetzt gerade im Moment. Das ist doch Bullshit. Und denken, das ist Polyamorie, wenn man einfach mit mehreren Menschen Sex hat und Beziehungen, ohne alle einzuweihen. Und für mich ist Polyamorie eigentlich, also für mich ist in allen alternativen Beziehungskonzepten ein Grundpfeiler, dass alle voneinander wissen. Auch das ist abhängig von der konkreten Beziehung, denn ich hatte auch schon eine Beziehung. Ich würde sogar sagen, es ist eine Art von Primärbeziehung gewesen, die dann auch offen war. Und ich hatte zu der Zeit so jedes Wochenende was, so random Sex mit anderen Menschen. Und irgendwann hat mir diese Frau, also die Primärbeziehung, gesagt so, ey Flo, wenn das für dich nichts Besonderes war, also nichts irgendwie, was dich jetzt voll bewegt hat, dann brauchst du mir das nicht zu erzählen, weil das bringt mir überhaupt nichts. Erzähl mir halt, wenn das für dich irgendeine besondere Bedeutung hat. Und dann meinte ich so, ja, okay, stimmt, ja, kann ich machen. Und dann haben wir da einfach nicht mehr drüber gesprochen und das war auch okay für mich, weil dann hatte es keine besondere Bedeutung mehr. Und von den Menschen, die ich halt mehrfach getroffen habe oder bei denen mich etwas bewegt habe, da habe ich sie ja natürlich dann schon erzählt. Aber offene Beziehungen sind tatsächlich so, dass sie zumindest in meiner Erfahrung sehr häufig strugglen. Nicht, dass Monobeziehungen nicht auch strugglen würden, aber die offenen Beziehungen strugglen vor allem an den Regeln, die eben starr sind und sich selten irgendwie ändern oder neu besprochen werden. Habe ich vorhin ja schon mal erwähnt? Glaube ich nicht. Also ich bezweifle, dass die meisten Regeln einer offenen Beziehung total statisch und starr sind, sondern man wird sich darüber immer wieder unterhalten. Spätestens dann, wenn man an irgendwelche Grenzen stößt, wenn es emotional mal irgendwas Bewegendes gibt oder wenn jemand Neues kennenlernt, dann müssen diese Regeln immer wieder besprochen und vielleicht angepasst werden. Und das ist ja auch was Gutes. Vor allem dieses Ding mit, man soll, also offene Beziehungen beziehen sich ja häufig einfach nur auf Sex mit mehreren PartnerInnen. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wie soll man denn das bitte tun? Also wie soll man denn Sex mit mehreren Menschen haben und sicher gehen, sich nie zu verlieben? Also wer weiß das denn vorher? Mhm. Auch das ist eine Verallgemeinerung. Also erstens mal ist das häufig, aber sicherlich nicht immer die Prämisse von offenen Beziehungen, sich nicht zu verlieben. Bei mir war es das zum Beispiel nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich kann mich verlieben, ohne eine Beziehung zu der anderen Person zu wollen. Und es gibt aber noch einen dritten Punkt, nämlich ich bin der Überzeugung, dass es Menschen gibt, die sich sehr sicher sind, nicht sich außerhalb zu verlieben, wenn sie mit anderen Menschen schlafen, weil sie vielleicht denken, okay, ich verliebe mich gar nicht mehr. Natürlich ist es nie hundertprozentig sicher, aber man kann sich da eben trotzdem sehr sicher sein, indem man sagt, okay, ich verliebe mich gar nicht mehr oder ich bin so verliebt in meinen Partner oder meine Partnerin, dass ich zwar mit anderen Menschen schlafe, aber mich nicht in die verliebe. Es gibt tausend Gründe dafür. Und wer sind wir, dass wir da irgendwie drüber urteilen, was da okay ist oder sinnvoll und was nicht? Ja. Das ist so ein komisches Modell, weil wenn ich einen Menschen liebe und mein Leben mit diesem Menschen teilen möchte, dann möchte ich dieser Person auch eigentlich das Allermeiste aus meinem Leben erzählen. Und wenn ich immer mich selber so beschränken müsste und zu denken, okay, das darf ich jetzt nicht sagen und wenn ich jetzt das erwähne, dann könnte er darauf kommen, das ist doch furchtbar. Also und vor allem wird das so einen großen Teil meines Lebens ja ausklammern, was ich nicht teilen kann, dass ich das für mich nur schlecht anfühlen würde. Da geht es jetzt um die Beziehungsform Don't Ask, Don't Tell, wo man dem Partner oder der Partnerin einfach nicht erzählt, was man so mit anderen Menschen gemacht hat. Und Jeannie findet das furchtbar, dass man das dann mit seinem Partner nicht teilen kann oder seiner Partnerin, was man so gemacht hat. Und ich kann das zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber ich bin auch der Auffassung, dass es Beziehungen gibt, in der man, oder Partnerschaften gibt, in der man gar nicht alles teilen möchte vielleicht. Also es gibt ja Dinge, die verbinden mich mit meinem Partner und meiner Partnerin und manche halt vielleicht nicht. Und ich möchte nicht ausschließen, dass es Beziehungen gibt, mit denen ich eben nicht alles teile. Vor allem, wenn man länger zusammen ist und sagt, okay, ich habe dieses Hobby so und da erzähle ich halt einfach nicht so viel drüber. Und das ist okay, weil es was ist, was ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin nicht teile. Und wenn ich mit jemand anderem Sex habe und einen bestimmten Fetisch auslebe, dann ist das vielleicht was, was ich mit meiner Partnerin nicht teile, weil sie das einfach nicht interessiert und dann kann ich vielleicht dieses Modell fahren. Dann würde ja ganz viel wegfallen an Selbsterfahrung und an Wachsen, an solchen schwierigen Situationen. Würde ich ganz viel von dem, was mir schwerfällt, vermeiden. Mhm. Weil ich Marcel kenne und dich kenne und er kennt mich. Und ist so auch und einfacher dann, ne? Dann ist es einfach auf einmal. Ja. Ja. Ja. Und ich möchte das nicht grundsätzlich verurteilen oder grundsätzlich schlecht reden, aber ich finde, es ist näher an Monogamie als an Polyamorie. Mhm. Der Meinung bin ich immer noch, dass es näher an Monogamie ist als an Polyamorie, also ein geschlossenes Polykül zu haben. Wie damals möchte ich das nicht komplett verurteilen, weil es gibt sicherlich Menschen, die da einen Grund zu sehen und das so machen, weil sie sich dafür entschieden haben. Für mich wäre es, glaube ich, nichts. Und ich habe mich gerade gefragt, wenn wir darüber sprechen, wenn ich bestimmen würde, dass oder bestimmt hätte, dass Marcel, Jeannie und ich jetzt Polyfidelity leben, also niemanden mehr außerhalb daten, ich glaube, dann wäre es mir noch schwerer gefallen mit Marcel und Jeannie, als es mir eh schon gefallen ist. Weil dadurch, dass auch Jeannie teilweise weiterhin gedatet hat, Marcel teilweise weiterhin gedatet hat und ich auch, wurde so ein bisschen auch der Fokus weggelenkt von meiner Auseinandersetzung mit meiner Eifersucht und den Strugglen, die ich hatte in dieser Beziehung. Und ich glaube, das war auch nicht immer schlecht. Das hat mir ein bisschen Freiraum gegeben und auch ein bisschen mehr Zeit. Also, wie ich vorhin schon mal anklingen habe lassen, es ist nicht immer schlecht, sich Zeit zu geben und vielleicht auch mal vor was, also es ist nicht immer weglaufen oder aufgeben gleich, sondern manche Dinge dauern halt auch mal ein bisschen länger oder sind es am Ende nicht wert. Genau, wie so ein Molekül. Daher kommt der Begriff mit ganz vielen Querverbindungen. Mir fällt gerade auf, dass es, wenn man von einem Polykül spricht, man eigentlich implizit von Hierarchie spricht oder zumindest festeren und lockereren Bindungen. Denn in einem Molekül gibt es ja auch nicht nur Einfachbindungen, sondern auch Zweifach- und Dreifachbindungen. Also ja, wenn man es damit vergleichen möchte, dann ist es auf jeden Fall im Wort schon enthalten. Und ich habe im Moment so das Gefühl, aus unserer WG und aus unseren Kontakten, die wir so gerade schließen, entwächst gerade so ein Anfang von einem total coolen Polykül. Also unsere Freundinnen irgendwie connecten sich untereinander, der eine hat was mit dem anderen oder die Menschen kommen sich näher und es ist irgendwie total schön und alle kommen so in unserer WG zusammen und fühlen sich miteinander irgendwie verbunden. Das finde ich großartig. Ich auch. Ja, und vielleicht hierzu mal ein kurzer Einschub. Das ist dann tatsächlich auch so passiert. Also es gab ganz viele Menschen, die in der WG waren oder auch außerhalb der WG und immer mal wieder zu Gast waren. Das haben wir das Baumacker-Universum genannt. Und die hatten alle was mal untereinander und oder nicht. Das Problem war nur, dass manche dieser Verbindungen auch wieder zerbrochen sind und das manchmal einfach nicht so schön war. Also für die Beteiligten und auch für die ganze Verbindung in der WG. Und ich glaube, das war einer der Punkte, die dann letztendlich zu diesem krassen Zerwürfnis auch geführt hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es der einzige Punkt war, und ich möchte auch nicht sagen, dass es immer so ist bei Polykülen, dass diese Gefahr besteht, dass wenn sich irgendwie eines dieser Paare löst, vielleicht auf eine schöne oder vielleicht auch auf eine unschöne Art, dass dann immer das ganze Polykül ins Wanken gerät. Aber sobald sich eine Verbindung ändert, beeinflusst das die anderen Verbindungen. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Also es ist so schön, wie es ist, ist es auch immer ein Risiko. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Vor allem ist es bei uns, habe ich auch das Gefühl, geprägt durch sehr viel liebevollen Umgang miteinander und sehr viel Achtsamkeit, was ich total schön finde. Nein, einfach nein. Das war es damals schon nicht. Aber das habe ich erst später gemerkt, dass das mit Achtsamkeit überhaupt nichts zu tun hatte, was wir da machen. Unicorn Hunting deswegen, weil es dann nur ein Penis ist und eben zwei Frauen, von denen eine in dieser festen Beziehung oder in dieser festen Partnerschaft ist und die andere quasi als nettes Extra dazukommt, aber nicht wirklich viel zu sagen Spannend, hat. Spannend, diese Definition hatte ich nie. Also ich dachte mal, es heißt Unicorn Hunting, weil Einhörner sehr, also weil es gibt keine Einhörner. Und ach so, genau, vielleicht es auch gibt, das. Es gibt keine Einhörner und wenn es sie gibt, dann nur sehr selten. Das ist was Magisches. Da hat Jeannie total recht mit ihrer Definition. Zum Thema Unicorn Hunting gibt es noch ein bisschen mehr zu sagen, weil da gibt es eine ganze Menge Missverständnisse. Erstens mal funktioniert Unicorn Hunting nur bei einem heterosexuellen Pärchen, das eine Frau sucht. Wenn es einen Mann sucht, ist es kein Unicorn Hunting mehr. Das ist Punkt 1. Punkt 2, es ist völlig in Ordnung zu sagen, wir daten nur als Paar. Das kann man machen. Das ist an sich noch kein Unicorn Hunting. Was es zum Unicorn Hunting ist, sind die Ansprüche, die an das Date gestellt werden. Zu sagen, wir daten nur als Paar und du musst uns beide lieben und mit uns beiden was haben. Und wenn du mit einer Person quasi nichts hast, nicht mehr hast, dann endet deine Beziehung zur zweiten Person auch. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, was oft, nicht immer, aber oft bei Unicorn Hunting vorkommt, ist, dass die zweite Person in ihrer Freiheit, andere Menschen zu daten, eingeschränkt wird. Das zeigt ganz klar dieses Couple Privilege, dieses, okay, wir haben dich jetzt als Zusatz und nicht andersrum. Diese beiden Punkte müssen erfüllt sein, damit es Unicorn Hunting ist. Denn ansonsten, wenn ich sage, ich bin ein Paar und ich date nur zusammen Menschen, aber ich lasse es zum Beispiel zu, dass wir vielleicht zusammen eine Person treffen und die ist an einer Person, einem Part von uns interessiert und an einem anderen nicht, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich sage, ich date als Paar, als Heteropaar, einen Typ und wir möchten beide was mit diesem Typ haben, ist das völlig in Ordnung. Das sind alles Grenzen. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, da auf eine genaue Definition zu achten, denn Unicorn Hunting ist was Doofes, ist auch diskriminierend, ist ein blöder Trend, der kommt, aber es hängt ganz viel mit One-Penis-Policy zusammen, das heißt, es betrifft immer Frauen und hängt ganz viel damit zusammen, anderen Leuten zu bestimmen, wen sie daten sollen. Das heißt, die dürfen jemand anderen nicht mehr daten. Ansonsten ist es kein Unicorn-Hunting. Ja, nach deiner Definition wäre das ja sowas, was es kaum oder gar nicht gibt, aus gutem Grund, weil wann gibt es jemanden, der sich abhängig macht von einer anderen Partnerschaft, in der man selber irgendwie nichts darf? Also Unicorn Hunting ist auch dadurch definiert, dass die Hauptpartnerschaft sowas wie, dass es so eine Machtstruktur bildet über das Unicorn. Genau, da fasse ich das nochmal ganz gut zusammen. Es ist eben nichts dabei einzuwenden, wenn sich drei Leute finden, die alle drei aufeinander stehen oder wenn ich als Paar date und diese Person dann nur eine Person datet oder wenn ich als Paar einen Mann date. Es geht immer um die Machtstruktur eines Paares gegenüber einer Frau und deswegen ist Unicorn Hunting gefährlich. Und es gibt nicht nur, wie vorhin schon betont, explizites Veto, also sowas wie, das möchte ich nicht und du hältst dich dran, sondern wenn ich sage, das möchte ich nicht, sonst beende ich die Beziehung, ist es auch ein Vetorecht. Mhm. Ja, oder andere Sachen vorenthält. Ne? Es muss ja nicht mal ein Beenden der Beziehung sein, ja, sondern es kann ja auch einfach so toxische Personen sein, die dann einfach Gemeinheiten so in den Alltag einstreuen, die dann latent genervt und schlecht drauf sind und damit erst wieder aufhören, wenn man die Beziehung zu der weiteren Person irgendwie gecancelt hat. So, und da betreten wir ganz dünnes Eis, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, das so zu verallgemeinern, denn wenn wir uns eine Beziehung vorstellen, ich mit einer Frau und ich, unsere Beziehung ist ganz großartig und dann lerne ich eine andere Frau kennen und meine Partnerin hat aber damit ein Problem und kämpft mit sich und möchte zum Beispiel weniger Nähe zu mir, weil sie sich mir einfach nicht so nahe fühlt. Ist das dann emotionale Erpressung? Wenn, oder möchte auch weniger Sex oder gar keinen Sex mehr mit mir? Ist das dann sowas in der Richtung? Ich würde sagen nein, weil es ist eine eigene Grenze von der Person, die auch in der Beziehung natürlich so viel oder so wenig Sex haben will, wie sie möchte. Umgekehrt muss ich aber natürlich, zwingt mich niemand, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Also da geraten wir ganz, ganz schnell in sehr, sehr komplexe Situationen und die lassen sich nicht so leicht auflösen. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aber zu sagen, dass Vetorecht auch schon da losgeht, wo eine Person der anderen etwas vorenthält. Also ich rede jetzt nicht über bewusst etwas vorenthalten, sowas wie, ich wische dir jetzt eins aus, sondern etwas, dass es mir einfach schlecht geht, sodass ich das nicht mehr leisten kann oder nicht, dass ich in der Beziehung nicht mehr so sein kann, wie ich gerne wäre und dass mein Partner auch verletzt. Ich würde nicht sagen, dass da schon Vetorecht losgeht, weil das wär dann viel zu überzogen. Ich glaube, dass in sehr vielen Friends with Benefits Beziehungen auch einer oder beide romantische Gefühle füreinander haben. Das ist gut möglich. Ja. Aber dadurch, dass die nicht ausgesprochen sind, ist es dann keine Beziehung. Ist dann keine Beziehung. Weil in monogamen, normativen Beziehungen gibt es immer nur Beziehungen, wenn beide das Gleiche fühlen. Doch, ist eine Beziehung, weil eine Freundschaft ist eine Form von Beziehung, aber es ist keine Partnerschaft. In unseren Augen ist es auch eine Beziehung. Ich glaube, in den ganzen monogeprägten Kreisen ist das keine Beziehung, sondern eine Freundschaft und das ist ein großer Unterschied. Da ist wieder unsere Hochnäsigkeit, würde ich fast sagen, dass wir einfach nicht glauben wollen, dass andere Menschen sich auch Gedanken machen über Beziehungen und das finde ich so schade. Also ich bin der Meinung, es gibt sicherlich Menschen, die sagen, naja, das eine ist halt eine Freundschaft, das andere ist eine Beziehung. Aber ich bin der Meinung, es gibt noch viel mehr Menschen, die machen sich die gleichen Gedanken wie wir. Und die fragen sich auch, okay, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer Beziehung? So ist eine Freundschaft eine Form von Beziehung? Wie weit geht das? Liebe ich meine FreundInnen? Die sehen da auch nicht so den klaren Cut. Also wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Okay. Aber wir wollten noch ein was sagen, nämlich zu der Sinnhaftigkeit von Bezeichnungen. Mhm. Genau, und zwar ist es ja so, haben wir ja schon mehrfach betont, dass wir unsere Beziehung nicht als solche bezeichnen. Also wir sagen schon, dass wir Beziehungen haben zu Menschen, aber wir sagen nicht, das ist mein Freund, das ist meine Freundin. Das war an der Stelle durchaus so, aber hat sich später bei Jeannie geändert und zwar erst bei Marcel. Jeannie hat zuerst Marcel als ihren Partner bezeichnet und war aber der festen Überzeugung, dass sie immer noch Beziehungsanarchistin ist und dann mich. Und das hat mich schon ziemlich verletzt, vor allem weil das sehr plötzlich kam. Genau und... ich glaube, ich tue das, weil ich mich damit maximal frei fühle. Also ich kann einfach Beziehungen so leben, wie sie sind und das annehmen, was gerade passiert. Das heißt aber auch, und das hat sich später dann herausgestellt, sehr viel Freiheit heißt wenig Sicherheit. Und da haben wir in der zweiten Folge auch drüber gesprochen, aber im Prinzip schließen sich Commitment und Freiheit zu einem gewissen Grad aus. Nicht vollständig, natürlich, man kann auch Überschneidungen haben, aber sie sind nicht der gleiche Pol. Und das war bei Jeannie auch so. Im Prinzip hat das sie maximale Freiheit gewollt hat und ich zu dem Zeitpunkt ja auch, hat im Endeffekt dann dazu geführt, dass wir uns gegenseitig nicht aufeinander committed haben, als eine dritte Person in diese Beziehung ist. Zumindest nicht genug. Ja, die Frage muss ich mir jetzt gar nicht stellen und ich habe auch danach nie das Gefühl gehabt von wegen, okay, was hat das jetzt verändert? Jetzt sind wir doch nicht nur Freunde, jetzt sind wir doch irgendwie mehr, ist das jetzt eine Freundschaft plus oder keine Ahnung. Es ist einfach so, wie es ist und das ist super befreiend, finde ich. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das fühlte sich für mich nämlich auch total befreiend an. Allerdings fühlt sich es für andere Leute vielleicht nicht befreiend an. Und das ist das, was wir, glaube ich, im ganzen Podcast außer Acht gelassen haben. Wie fühlt sich das für andere Menschen an, mit denen ich diese Beziehung habe oder mit denen ich vielleicht auch eine intensive Beziehung habe? Fühlen die sich genauso wohl damit, das nicht zu bezeichnen? Und was passiert, wenn es nicht bezeichnet wird, sich aber durchaus da, also offensichtlich etwas anbahnt, es weiterhin nicht bezeichnet wird, vielleicht da Gefühle aufkommen und ich aber mit dieser Person in einer Beziehung bin, die auch nicht bezeichnet ist, wie verändert sich das Beziehungsgeflecht dadurch? Da gibt es keine Patentlösungen und da muss man jedes dieser Beziehungsgeflechte individuell anschauen. Aber ich glaube, es ist einfach viel zu kurz gedacht zu denken, wenn alle damit d'accord sind, das nicht zu bezeichnen, dann ist das auch in Ordnung so. Denn Gefühle verändern sich andauernd und auch Menschen verändern sich andauernd. Und die Sicherheit, die man vielleicht sucht oder die man sich vielleicht vorstellt zu haben, die kommt nicht durch Bezeichnungen, sondern die kommt halt immer erst durch das Vertrauen in die andere Person. Nicht in die Beziehung, sondern in die andere Person. Mhm. Vertrauen ist genauso wie die beteiligten Personen und die Beziehung oder in dem Fall Partnerschaft wandelbar. Und ich habe irgendwann eben das Vertrauen zu Jeannie verloren und sie, glaube ich, auch zu mir. Und zu diesem Zeitpunkt war es tödlich für uns, dass wir keinerlei Bezeichnung hatten. Weil wenn das Vertrauen weg ist, dann ist diese Bezeichnung vielleicht das Einzige, was dich noch beim Partner hält. Und das musste ich erfahren, dass das sehr wehtun kann, dass einem da etwas fehlt und auch nichts daran ist, wo man sich dran festhalten kann, um Vertrauen wieder aufzubauen. Ich frage mich, woher dieser Gap kommt. Also, der Gap zwischen Freundschaft und romantischer Beziehung. Ja, warum das so geprägt ist. Also warum wir romantische Beziehungen so als außenstehend und als besonders wahrnehmen und Freundschaften gar nicht. Mhm. Oder alle anderen Arten von Beziehungen, auch Mutter-Kind-Beziehungen oder allgemein zu Verwandten, zu ArbeitskollegInnen. Mhm. Das ist alles so ein Topf und der andere Topf ist romantische Beziehungen. Genau. Ich glaube nicht, dass das ein Topf ist und romantische Beziehungen der andere Topf. Ich glaube, der Topf ist einfach nur sehr tief und ganz unten, also sehr tief, gehen die romantischen Beziehungen. Denn mit romantischen Beziehungen verbinden wir, glaube ich, viel mehr als mit nicht-romantischen Beziehungen, zum Beispiel eine Zukunftsplanung. Und vielleicht finden wir ein bisschen unserer Identität in der anderen Person. Deswegen tut es umso mehr wenn das wegbricht. Was nicht heißt, dass wenn Verwandtschaftsverhältnisse aufbrechen oder man sich nicht mehr versteht oder Freundschaften kaputt gehen oder so, dass es nicht wehtut. Aber eine romantische Beziehung ist vielleicht noch mal um einiges enger. Das mag kulturell sein, natürlich, aber ich glaube, da steckt auch einiges von uns in uns drin, als Menschen, die wir sind. Und in der nächsten Folge geht es erstmal weiterhin, haben wir jetzt schon angeschnitten, um Beziehungsanarchie. Da suchen wir euch dieses Bild raus und sagen zu jedem Satz mindestens eine halbe Stunde, was wir darunter verstehen. Wahrscheinlich, und wie ja. es uns prägt und streuen das Ganze wieder, wie ihr schon wisst, mit persönlichen Erfahrungen. Wow, darauf bin ich ja echt mal gespannt. Vielleicht nehme ich die zweite Folge jetzt gleich im Anschluss auf, die nämlich über Beziehungsanarchie. Wahrscheinlich wird das auch wieder eine relativ lange Folge. Und wenn wir da sehr viel Persönliches mit einstreuen, dann bin ich gespannt, was ich darüber noch jetzt so im Nachhinein zu sagen habe. Und das war's mit dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge. Schreibt mir gerne hier unten in die Kommentare, ob hierarchische Polyamorie immer ein Vetorecht beinhaltet oder ob es für euch ein Vetorecht beinhaltet. Und was mich selber noch mehr interessiert, ob ich da komisch bin oder nicht, heißt für euch verliebt sein immer gleich, ich möchte mit dieser Person zusammen sein. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Wir hören uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.